neue Zeiten, schau der Zukunft ins Gesicht. Weder links noch rechts, eine Mitte gibt es nicht. Selbst vergessen, ohne Absicht leicht Gewicht. Findet keinen Boden mit der Kraft der Zuversicht. Vergossene Tränen in den kalten Ozean. Fahnen nur auf Halbmast. Berichtet, prangert an. Sinn verbogen, jedes Wort wird umgedreht. Wenig wird verstanden, was hinter einer Meinung steht. Machen so nicht weiter, wir haben jetzt genug. Erwecke deinen Streiter, es braucht nur etwas Mut. Komm, wir bauen die Welt neu, diese Welt ist wunderschön. Das Recht, wer moralisch wertvoll und wer im Grunde schlecht. Wertvernichtung und der große Bruder schaut unter jeden Teppich, weil er keinem Menschen traut. Einigkeit und Freiheit, früher noch verdient, nun mit Zwang und Zwietracht politisch sich bedient. Dressierte Kinder, Alte auf dem Abstellgleis. Handel mit Gesundheit, bekommt der Fortschritt Platzverweis. Machen so nicht weiter, wir haben jetzt genug. Erwecke deine